Louis, der König, ist ein Meister des Schlosserhandwerks und versteht sich darauf, mit Geschick und Kunst in Eisen zu arbeiten. Die Sache interessiert ihn schon als Fachmann. Er lässt sich über das Projekt genauestens informieren und, wie er sagt, nimmt er natürlich als Fürst Anteil, weil diese Sache ja auch die Kriminalgerichtsbarkeit seines Volkes betrifft. Die Verwandlung des Fallbeils. 2. März 92, Tuilerienpalais, im Privatgemach des Dr. Louis. Charles-Henri Sanson und Dr. Guillotin finden ihn vor einem großen Tisch sitzend, über den eine grüne Sammetdecke mit goldenen Fransen gebreitet liegt. Der Henker erinnert sich. Nach einigen artigen Begrüßungsformeln zwischen den Medizinern wünscht Antoine Louis den Plan zu unserer neuen Maschine zu sehen. Guillotin breitet die Zeichnung von Schmidt, der Charles-Henri eine ausführliche Erklärung der einzelnen Elemente beigefügt hat, indem er durch Buchstaben den Gebrauch eines jeden Stückes anzeigte, auf der grünen Samtdecke aus. Während wir gerade begannen, die Arbeit zu prüfen, öffnete sich plötzlich eine Tapetentür und ein neuer Ankömmling erschien im Raum. Der mittelgroße, sehr kräftig gebaute Mann, dunkler Anzug, breite weiße Halskrause, die weit offen stand, ohne Orden auf der Brust, ist der König. Der Ton der Stimme lieferte mir den Beweis. Ich ließ mir kein Wort, keine Bewegung entgehen. Guillotin verbeugte sich tief. Er warf ihm nur einen kalten Blick zu. Nun, Dr. Louis, wie denken Sie darüber? Der Doktor wies auf die Zeichnung und sagte, urteilen Sie selbst. Er betrachtete die Darstellung eine Weile schweigend. Seine ganze Haltung verriet, dass er nicht für den König gehalten und den Anschein erwecken wollte, als sei er lediglich eines wissenschaftlichen Gespräches da. Nach einer Weile schüttelte er zum Zeichen des Zweifels den Kopf. Wird dieses sichelförmige Eisen wohl auch vollständig seinen Zweck erfüllen? Glauben Sie, dass ein so gerundetes Eisen auf alle Hälse passen wird? Ich musste unwillkürlich den Blick auf seinen Hals werfen. Der Henker sieht den ungewöhnlich muskulösen Hals des Fürsten. Er bleibt in stummer Betrachtung, aber ein unfreiwilliges Zittern bemächtigt sich seiner. Der König fragte, ist dies der Mann? Der Leibarzt bejahte durch eine Verbeugung. Fragen Sie ihn um seine Meinung, bemerkte Louis XVI ganz leise. Charles-Henri Sanson antwortet, Monseigneur hat vollkommen recht, indem er das Wort Monseigneur ziemlich stark betont. Vollkommen recht. Die halbmondförmige Gestalt des Fallbeils könnte dann und wann einige Schwierigkeiten herbeiführen. Der König lächelt, mit einem gewissen Blick der Befriedigung. Er nimmt eine Feder vom Tisch und setzt mit einem Strich an die Stelle des halbmondförmigen Fallbeils die schräg zulaufende Schneide eines fallenden Messers. Er sagte, übrigens kann ich mich irren, man wird schon beide Arten versuchen müssen. 7. März 92. Dr. Antoine Louis überreicht der Nationalversammlung seinen Bericht und empfiehlt die Versuche mit Prototypen beider Formen. Am 20. März nimmt die Nationalversammlung den Antrag an. Am 17. April werden im Hof von Bicêtre im Beisein einer Kommission die beiden Formen der Enthauptungsmaschine einer Probe unterworfen. Man schritt zur Enthauptung dreier Leichname, welche die Direktion der Pariser Spitäler zu diesem Zweck geschickt hatte. Die Entscheidung fällt zugunsten des Beils mit schräger Schneide. Also des Fallmessers. 8 Tage danach, schreibt der Letzte der Dynastie Sanson, der Messieurs de Paris, hatte mein Großvater mit dieser neu eingeführten Maschine einen lebendigen Menschen hinzurichten. Der Generalprokurator Röderer an den kommandierenden General der Nationalgarde Lafayette. Paris, den 25. April 1792. Monsieur, die neue Hinrichtungsweise wird sicher einen großen Volkshaufen nach der Place de Grève ziehen. Und es liegt viel daran, Maßregeln zu ergreifen, damit die Maschine nicht etwa auf irgendwelche Weise herabgewürdigt werde. Die Befürchtungen erweisen sich als überflüssig. Die Enthauptungsmaschine wird zuerst Louisette genannt und Louison oder Guillotine. Und das setzt sich dann doch durch. Des Königs Kopf fällt am 21. März 93. Gerade gut 10 Monate, nachdem der Schlosser Ludwig Capet dafür mit einem schrägen Strich gesorgt hat, dass der dicke Hals des Monarchen glatt und mühelos abrasiert wird. Aber Louis XVI mit einem Louison oder einer Louisette hinzurichten, wäre dann doch ein bisschen albern gewesen. Es war schließlich eine Revolution der Vernunft. Zur Hinrichtung des Königs haben sie die Hinrichtungsstätte von der Place de Grève vor dem Hôtel de Ville auf die Place de la Révolution verlegt, die wir heute La Concorde nennen. Sanson? Die beiden großen roten Arme, welche sich im Grau des Wetters und der Monumente abzeichneten, hätten einen sehr unschuldigen Anblick dargeboten, ohne die Überzeugung, die sich nur zu bald rechtfertigte, dass sie ihre Beute erwarteten. Sagt der Henker hinterher. Hinterher weiß es immer jeder besser. Aber erst sieht die Guillotine mit ihren großen roten Armen da unten auf dem weiten Platz am Ende der Champs-Élysées doch offenbar sehr unschuldig aus.